Genosse Kim Jong-un sorgte dafür, zu Ehren der Delegationen der koreanischen Frauen im Ausland, die am 6. Kongress des Demokratischen Frauenbundes Koreas teilgenommen hatten, ein Essen zu geben, das am 21. November im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang stattfand. Das waren eingeladen die Delegation des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan, die Delegation der Funktionärinnen des Generalverbandes der China-Koreaner und die in der sozialistischen Heimat weilenden Auslandskoreaner. Der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-chol und die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche nahmen daran teil.